Macky Präsident der Republik Senegal, schickte am 28. Juli dem Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Er verwies darauf, dass er mit Freude die Nachricht über die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK bekommen habe. Und er gratulierte Kim Jong-un sehr herzlich dazu und wünschte ihm viel Erfolg in seiner verantwortungsvollen Arbeit.